Ich will mein Geld, investiere Energie. Wenn ihr keine Liebe habt, endet ihr wie die Penner, die bei denen, wo ihr denkt. So will ich nie werden, es ist eigentlich egal, aber so will ich nicht sterben. Und vielleicht, vielleicht mach ich mich mit Mucke reich. Und vielleicht nicht, weil ich nicht alles unterschreibe. Und ich schreib, schreib, dass es für alle reicht. Dich gibt's nicht in cool, wie mich nicht in seicht, das ist Fuck. Bitte erzähl du mir nicht, wie cool die Welt ist. Doch egal, denn mit das schadet man noch nur sich selbst. So sieht's aus, Homie, so true. Story, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Hier ist alles zu, heulen alles so traurig. Alles so aussichtslos, nein, der Horizont geht auf. Und kommt jetzt mit mir mit, es ist FAL, Desert Style 66. Das hier ist mein Leben, meine Worte und mein Tun. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Das hier ist so easy, wie laufen auf dem Moon. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Poser, ich geb nicht an, außer in den Ton. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Ich werf die Schuhe so, locker vom Balkon. Du willst mich abfucken, dann lauf in meinen Schuhen. Mein Labelboss sagt Falk, mein Labelboss sagt Falk. Streich aus deinen Lyrics Hass und Gewalt, dann gehen wir Gold. Mein Labelboss sagt F, mein Labelboss sagt LK. Doch warte ab, mein Labelboss bin ich ja selber und ich geb kein Fuck. Auf meiner Flagge ist der Turmkopf, auf deiner Flagge steht in rosa Lettern Homo Thug. Ich bin nicht aus Go-Hawk, doch bin böser als Dewey. Bin relaxed als Peter, meine Tracks sind dir lieber. Ich bin kein Gangster, never und null komma niemals. Ich mach einfach mein Ding, ganz einfach ultimativer als alle anderen hier. Denn seit ich da bin, fragen mich die Leute, wozu sind die anderen hier? Ich hab keine Ahnung, es gibt keinen Grund. Sie können meinen Shit deinen und auswendig im Chor wie aus seinem Mund. Und das ist mein Shit, mein Imperium. Ich schau nach vorne und ich dreh nicht um, no way out. Das hier ist mein Leben, meine Worte und mein Tun. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Das hier ist so easy, wie laufen auf dem Moon. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Poser, ich geb nicht an, außer in den Ton. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Ich werf die Schuhe so, locker vom Balkon. Du willst mich abfucken, dann lauf in meinen Schuhen. Das hier ist mein Leben, meine Worte und mein Tun. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Das hier ist so easy, wie laufen auf dem Moon. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Poser, ich geb nicht an, außer in den Ton. Homie, du willst mich fucken, lauf es in meinen Schuhen. Ich werf die Schuhe so, locker vom Balkon. Du willst mich abfucken, dann lauf in meinen Schuhen.